Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um ein Thema, das Sie ganz persönlich betrifft. Ja? Vor allen Dingen, wenn Sie sich mit Plänen beschäftigen, ein Haus zu kaufen. Ja? Und zwar ein Haus auf Mallorca. Ja? Ich kann Ihnen nur eins sagen, kaufen Sie kein Haus auf Mallorca. Damit werden Sie langfristig kein Glück haben. Jetzt werden Sie vielleicht denken, jetzt ist er verrückt geworden. Ja? Jetzt betreibt er hier schon Immobilienhandel oder was. Nee. Die Frage, soll ich mir ein Haus auf Mallorca kaufen, ist eine Frage, die uns in die Tiefen der Geophysik führt. In die Tiefen unseres Planeten und letztlich sogar auf die Frage, wie unser Planet überhaupt funktioniert. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie als alte Alpha Centauri-Zuschauer natürlich daran interessiert sind, langfristig zu planen, ja? Und nicht zu diesen Quartalsspezialisten gehören, die eben mal auf der Börse spekulieren und dann schon nach einem Vierteljahr wieder draußen sind. Nee. Wir reden hier über langfristige Vorgänge. Gucken Sie sich Ihre Fingernägel an, ja? Ja. Mit der Geschwindigkeit, mit der Ihre Fingernägel wachsen, bewegen sich die Kontinente. Diese Erkenntnis führt dazu, dass wenn man langfristig plant, man sich natürlich nicht Häuser erwirbt auf Gebieten, die irgendwann in 20 Millionen Jahren nicht mehr da sein werden. Naja, also waren wir mal ganz langsam. Es geht um Plattentektonik. Es geht darum, wie bewegen sich Kontinente und warum vor allen Dingen. Warum? Und wir werden am Ende der Sendung wieder darauf kommen, dass offenbar unser Mond eine viel, viel wichtigere Rolle spielt für unsere Erde, als wir jemals gedacht haben. Also fangen wir mal an. 1915, Alfred Wegener, ein deutscher Geophysiker, brachte folgende Idee zu Papier. Er war der Meinung, dass die Kontinente offenbar vor einigen hundert Millionen Jahren zu einem großen Superkontinent zusammengewachsen waren. Dieser Superkontinent Pangea, die sogenannte Allerde, dann zerbrach und die einzelnen Platten über dem Planeten Erde praktisch wie Schiffe auf dem Meer hin und her, vor allen Dingen aber weg voneinander schwimmen. 1915, das war so die Zeit, wo die Geologie so ihre erste wichtige Phase hatte, Fossilienfunde an allen Ecken und Enden, ja? Also vor allen Dingen Fossilienfunde auf verschiedenen Kontinenten, die sich aber sehr ähnlich waren. Diese Fossilien waren sehr ähnlich, als ob da früher mal was dazwischen gewesen wäre, eine Verbindung da gewesen wäre. Vor allen Dingen, ja, lassen Sie mal die Weltkarte vor Ihrem geistigen Auge so abrollen, ne? Südamerika und Afrika, die passen ja ineinander wie die Faust aufs Auge. Das war so der erste Hinweis. Aber es gab auch viele andere Funde auf der Welt, die eigentlich sich prima durch Wegeners Modell erklären ließen, dass es früher mal einen Kontinent gegeben hat und dass diese Kontinentteile dann langsam, aber sicher auseinanderdriften. Naja, die Geologen haben gesagt, hier, ist doch Quatsch. Was soll denn das für eine Kraft sein, die ganze Kontinente bewegt? Wie soll denn das funktionieren? Da haben wir doch überhaupt... Also es letztlich geriet die Idee von Wegener völlig in Vergessenheit und niemand hat sie auch nur so richtig ernst genommen, wie das so ist. Es gibt wissenschaftliche Schriften, die verschwinden einfach in den Bibliotheken und das war's. Nun aber, in den 50er und 60er Jahren machten die Amerikaner Folgendes. Die Amerikaner fingen an, sich für den Meeresboden zu interessieren. Das heißt mit anderen Worten, sie fingen an, mit U-Booten den Meeresboden ziemlich genau zu vermessen. Vor allen Dingen den Atlantischen Ozean, der hat es ihnen angetan. Und was da zutage trat, möchte man fast sagen, denn da unten ist es ja ziemlich dunkel, in ein paar tausend Meter Tiefe, was da zutage trat, das war eine Revolution der Geowissenschaften. Denn es zeigte sich Folgendes. Im Atlantischen Ozean gibt es ein riesengroßes Gebirge, einen sogenannten ozeanischen Gürtel. Der zieht sich also letztlich sogar um die ganze Erde herum, weil er ist nicht nur im Atlantischen Ozean, sondern er zieht sich durch den Indischen Ozean und durch den Pazifischen Ozean. Und aus der Mitte, aus diesem Gebiet in der Mitte des Ozeans, ja, kommt Material raus. Der Meeresboden, ja, driftet auseinander, weil er praktisch aussprudelt, aus dem Inneren der Erde sprudelt Material heraus. Ja. Die Altersbestimmung des Meeresbodens waren vorher schon, hat man schon gedacht, oh oh, denn der Meeresboden ist höchstens 200 Millionen Jahre alt. Wer es Kontinentalgesteine gibt, die 3,4, 3,5, 3,6, 3,8 Milliarden Jahre alt sind. Also die Kontinente sind offenbar viel älter als der Meeresboden. Schon das war schwer zu verstehen. Und als die das dann da beobachtet haben und Gesteinsproben nach oben brachten, da fand man was ganz Tolles, nämlich links und rechts von diesem mittelatlantischen Rücken, da gab es Gesteine, deren Magnetfeldrichtung, nämlich jedes Mal, wenn das Gestein aus dem Innern der Erde rauskommt, dann friert es sozusagen, sein Magnetfeld wieder friert es ein, deren Magnetfeldrichtung abwechselnd, mal so, mal so, mal, also die Magnetfeldrichtung der Erde hatte sich systematisch, ja, umgedreht. Also, links und rechts von diesem mittelatlantischen Rücken sah man, wie das Material nach außen läuft, das Alter sich immer größer wird, aber höchstens 200 Millionen Jahre. Ja, und das Magnetfeld hatte seine Richtung x-mal geändert. Damit war klar, es muss eine Energiequelle geben, die das Zeug aus der Erde rausbringt und das schon seit mindestens 200 Millionen Jahren und offenbar dafür zuständig ist, dass der Meeresboden sich ausbreitet. Und jetzt ist natürlich klar, Wegener, 1915, die Platten der Kontinente voneinander wegschiebt. Oh. Damit war endlich ein Standardmodell geschaffen, eine Standardvorstellung für die Geophysik. Für die Geophysik, für die Geologie, für alle Geowissenschaften war dieses sogenannte Seafloor Spreading, dass also der Meeresboden sich ausdehnt. Das war für die eine Entdeckung wie die Hintergrundstrahlung, wie die kosmische Expansion für die Astronomen. Endlich hatte man mal einen theoretischen Rahmen, in dem sich all diese Oberflächenveränderungen verstehen ließen. Woher kommen die Anden? Ja, die großen Gebirge in das große Gebirge in Südamerika. Wie entstanden die Rocky Mountains? Woher kommt der Himalaya? Nur ganz einfach. Indien, jawohl, Indien rammt seit 50 Millionen, naja, rammt. Aber Indien schiebt seit 50 Millionen Jahren, schiebt sich die indische Platte in die euroasiatische Platte und hebt dabei den Himalaya hoch. Ja? Immer noch, Indien hebt immer noch an. Nicht? Und das tibetanische Hochland. Ja, ja. Oder hier, Südamerika. Ja? Südamerika knallt, manchmal gehen mir die Worte über. Also Südamerika bewegte sich dann auf Nordamerika los. Übrigens interessant, Nordamerika ist seit einigen Millionen Jahren dabei, sich von Europa zu entfernen. Ne? Also das hat jetzt politisch nichts zu sagen, sondern das ist eine reine geologische Aussage. Nordamerika entfernt sich von Europa. Immer noch. Südamerika kommt von unten auf Nordamerika los. Damals die Geschichte Panama. So entstand also dieser mittelamerikanische Teil, der zum Beispiel dem Meer den Weg versperrte. Vorher gab es eine große äquatoriale Strömung. Jetzt hatte sich Panama, Costa Rica, Dominikanische Republik hatten sich da hingelegt, kam das Wasser nicht mehr durch, musste das warme Wasser in Richtung Norden abströmen. Golfstrom. Ne? Dem verdanken wir letztlich unser immer noch angenehmes Klima. Ja, und jetzt kommen wir endlich mal zur Sache. Ja. Zur Sache heißt Mallorca. Ja, es ist eben nicht nur so, dass Amerika sich von Europa entfernt, dass Südamerika sich mit Nordamerika verschmolz oder sagen wir mal zusammenstieß, Indien dahin schiebt. Nee. Afrika. Seit 30, 40 Millionen Jahren ist völlig klar, was passieren wird. Afrika kommt. Da können wir machen, was wir wollen. Und zwar, wie gesagt, mit der Geschwindigkeit, mit der unsere Fingernägel wachsen, kommt Afrika. Es gab schon einige Vorboten, der Balkan zum Beispiel und Italien sind Teile der afrikanischen Platte. Ja, und seitdem Afrika also richtig schiebt, ja, heben sich die Alpen mal mehr, mal weniger stark an. Praktisch ein großer Teil der großen europäischen Gebirge hat nur damit zu tun, dass Afrika also gnadenlos auf Europa zudonnert. Ja. Und deswegen auch das Problem. Wenn Afrika jetzt so weiterschiebt, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es das nicht tun wird. Denn wir wissen inzwischen, dass Südafrika um 300 Meter angehoben wurde, weil sich Nordafrika unter den europäischen Kontinent bohrt. Also, man muss sich vorstellen, das geht also nicht irgendwie nur einfach nach vorne, sondern auch noch drunter. Ja, drunter. Was passiert? Die Straße von Gibraltar wird eines Tages geschlossen werden. Also geologisch natürlich. Ja, dann ist natürlich mit dem Wasserzufluss durch den Atlantischen Ozean ist aus. Das muss übrigens schon ein paar Mal passiert sein, denn wir sehen große Salzfelder in Südfrankreich. Also offenbar ist es schon ein paar Mal passiert, dass diese Meerenge von Gibraltar geschlossen wurde und dann ist das Wasser ausgetrocknet. Aber es wird jetzt noch schlimmer, denn dadurch, dass Afrika wirklich es gibt keine Lösung, also es gibt keine Alternative. Afrika kommt und wird das erstens das Mittelmeer zumachen, das Mittelmeer wird austrocknen. Zweitens wird es einfach über die Balearen, also auch über Mallorca, einfach drüber gehen. Also wenn Sie an einer langfristigen Investition interessiert sind, auf einer Zeitskala von 20, 25 Millionen Jahren, dann kann ich Ihnen nicht empfehlen, auf Mallorca Eigentum zu erwerben. Gibt es Alternativen? Das ist natürlich die Frage. Gibt es Alternativen? Die gibt's. Die gibt's. Was wird passieren? Computer sind in der Lage, aufgrund der vielen Beobachtungen, der Funde im wahrsten Sinne des Wortes und der ganzen Messungen, wie sich die Kontinente bewegen, das macht man nämlich inzwischen vom Weltraum aus. Die Satelliten sind sehr wohl in der Lage, selbst kleinste Veränderungen der Kontinente zu messen. Das heißt, wir wissen jetzt, wie die Kontinente sich bewegen. Übrigens, da fällt mir ein, Sie merken schon, die großen Erdbebengebiete, ja, die sind da, wo diese Platten aufeinander donnern, nicht? Das war auch ein wichtiger Erfolg dieser Kontinentaldrift, dieser Wegnerschen Theorie, dass man jetzt auf einmal verstand, nicht nur wie Gebirge entstehen, sondern auch noch, wie diese Aktivitätszonen zustande kommen. Nicht? Zum Beispiel die großen Erdbebenzonen in Ostafrika haben da was damit zu tun, dass ein Teil von Ostafrika zurzeit abbricht. Deswegen Vulkane und Erdbeben und so weiter. Und das passiert auf der Erde sehr schön, praktisch entlang dieser Aktivitätszonen, wo diese Platten aufeinander donnern. Wo war ich stehen geblieben? Ach genau, Grundstückstipps. Wie wird es also laufen? Was sagen uns die Funde? Was sagen uns die Computermodelle? Naja, kann ich Ihnen jetzt mal unter uns so verraten. Also, Afrika wird von unten, das ist ja klar, sind ja unten, wird von unten nach Nordosten Europa verschieben. Das Merkwürdige ist übrigens, den Engländern wird kaum was passieren. Also England driftet nur so mit. Also England und Irland scheinen irgendwie nicht beeinflusst zu werden. Aber Afrika schiebt sich praktisch an Europa dran, schiebt es nach Nordosten. Und dabei wird ein sehr, sehr großes Gebirge in Mitteleuropa entstehen. Ja, jetzt muss ich Ihnen was sagen. Also Bayern wird verschwinden. Das wird praktisch von diesem Gebirge aufgefaltet werden. Frankreich, futsch, der Rhein, können Sie vergessen. Ja. Selbst die Franzosen werden erhebliche Probleme kriegen in dieser völlig neu gefalteten Landschaft. Diejenigen, die davon, also die gewinnen werden, sind die Polen. Die Polen werden in 20 Millionen Jahren das Alpenvorland sein. Ja. Also, wie soll ich sagen, das München in 20 Millionen Jahren wird Warschau sein. Entsprechend werden die Grundstückspreise anziehen. Also, jetzt mal, das ist ja für Spaß, aber ehrlich, nicht? Also das ist das, was uns erwartet. Es erwarten uns aber noch ganz andere Dinge. Ja? Nicht nur, dass Afrika hier auf Europa zuläuft und das Mittelmeer einfach gnadenlos wegschwimmen wird. Der Nahe Osten wird zusammengeschoben. Ja? Auch da werden Krisengebiete sozusagen aufeinander geschoben werden. Machen Sie doch mal Urlaub auf Bali, denn Bali ist in 25 Millionen Jahren von den Australiern einfach einkassiert. Indonesien wird verschwinden, ja? Ostafrika, hatte ich schon gesagt, wird abbrechen. Es werden völlig neue Strände entstehen. Kenia, Tansania, Somalia, Mosambik, die werden in den Indischen Ozean abdriften. Ja? Und dann muss man natürlich eines sagen, Nordamerika entfernt sich immer weiter von Europa. Was das bedeutet, lässt sich nur erahnen. Also die Beringstraße wird praktisch zuwachsen. Ja? Während nämlich Europa, Afrika und Asien in Richtung Nordosten wandert, Amerika auf die andere Seite kommt, ja, werden die da oben wieder zusammentreffen. Wir werden also irgendwann mal einen Highway haben zwischen Alaska und Sibirien. Ja? Direkt von Anchorage nach Vladivostok, also ohne nasse Füße zu kriegen. Das alles ist das, was uns in der Zukunft erwartet. Und zwar, da gibt es überhaupt keinen Ausweg. Da können wir also machen, was wir wollen. Das ist das, was unser Planet uns vorgibt in Zukunft. Und tja, wie soll ich jetzt diese Sendung beenden? Eigentlich nur, gibt's nur einen Satz, ne? Hasta la vista, Baby.